ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 76 mit Louis Bonfa, Simbo Trio, Alvin Robinson, The Rolling Stones, The Neville Brothers, Sonny Till and the Orioles, Mott the Hoople, Ledab Samot, Moondog, The Art Ensemble of Chicago, John Lee Hooker, Tahil Slim, Lafayette Thomas, Roy Hamilton, Lenny Walsh, Jackie Wilson und Joao Donato. Joao Donato, der im Juli 2023 in Rio de Janeiro verstorbene Pianist, Komponist und Sänger, spielte 1956 Barrio da Garoa ein auf dem Akkordeon. Im Laufe seiner langen Karriere arbeitete er mit so unterschiedlichen Musikern wie Joe Gilberto und dessen Frau Astrid, Gal Costa, Ron Carter, Bud Schenk oder auch Randy Brecker. Wir bleiben für die zwei kommenden Titel in Brasilien. 1962 spielte Gitarrist Louis Bonfa Wemso ein. 4 Jahre später nahm das in Sao Paulo 1964 gegründete Simbo-Trio, das übrigens auch heute noch natürlich in anderer Besetzung existiert, Simbo-Samba auf. Vem tão só, só meu bem. Babushka Im August 1964 veröffentlichte der New Orleanser Rhythm and Blues und Soul-Sänger Alvin Robinson Down Home Girl. Bereits im Januar 1965 folgte das Cover der Rolling Stones, das wiederum jetzt folgt. Alvin Robinson war seit Ende der 50er Jahre Session-Gitarrist in New Orleans gewesen, bis das Autoren- und Produzententeam Jerry Lieber und Mike Stoller, bekannt durch die Zusammenarbeit mit Elvis Presley oder The Coasters, Alvin Robinson entdeckten und ihn unter Vertrag nahmen. Er wurde als Künstler bei deren Plattenfirma Red Bird und später bei dem Unterlabel Blue Cat verpflichtet. Down Home Girl wurde vom Arrangeur und Produzenten Artie Butler geschrieben. Butler arrangierte unter anderem Sally Go Round the Roses von den J-Nets, Leader of the Pack und Remember Walking in the Sand von den Shangri-Las, Boy from New York City von den Ad Libs oder auch Chapel of Love von den Dixie Cups. Wir hören jetzt Alvin Robinson, nachdem wir die Stones gehört haben, mit I Put Some Hurt on You, einem Titel aus dem Jahr 1965, der allerdings nicht an den Erfolg von Down Home Girl anknüpfen konnte. Lord, I swear the perfume you wear was made out of turnip greens. And every time I kiss you, girl, it tastes like pork and beans. Even though you're wearing them city fine high heels, I can tell by your giant step you've been walking through the cotton fields. So down Wir bleiben musikalisch noch für ein weiteres Lied in New Orleans, begeben uns aber dafür ins Jahr 1989. Damals waren die Neville Brothers bereits eine Institution und vor allem Art und Aaron Neville hatten schon Popgeschichte geschrieben, vor allem Leadsänger Aaron, den wir hier auf Yellow Moon hören. Der hatte 1962 oder 63 schon einen sehr großen Hit mit Tell It Like It Is, der dann auch immer mal wieder gecovert wurde. So, jetzt kommt Yellow Moon aus dem Jahre 1989, The Neville Brothers. Thank you. Sonny Till and the Orioles werden vor allem mit ihrer Version von Crying in the Chapel verbunden. Das war in den 50er Jahren und in der Hochzeit des Doo-Wop. 1962 gab es Sonny Till and the Orioles immer noch, aber die Doo-Wop-Ära war nun wirklich zu Ende. Twist und Soul waren in den US Hitparaden und Sugar Girl, das im Arrangement an die Version I Only Have Eyes for You von den Flamingos erinnerte, fand bei potenziellen Käufern wenig Gehör. Mehr Gehör hatte da schon All the Young Dudes von Mott the Hoople. Die Band hatte auch schon 4 Alben veröffentlicht, die wenig verkauft wurden. Doch dann kam 1972 der Produzent, Songwriter und Retter von Mott the Hoople in Personalunion David Bowie und verhalf Mott the Hoople dann und dessen Sänger dann doch noch zu Ruhm. Hi, Sugar. Come on over, it's something I'd like to ask you. Thank you. it's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my head? Yeah, I'm a goon now. All the young dudes. Hey, goons. Carry the blues. Where are you? Boogaloo dudes. Stand up. Carry the blues. All the young dudes. I want to hear ya. Carry the blues. I want to see. Kleiner Nachtrag zu Mott the Hoople, der Sänger Ian Hunter bei All the Young Dudes ist möglicherweise in Deutschland noch durch eine Rockpalast-Nacht von 1980 in Erinnerung, als er dort mit der Ian Hunter Band und Mick Ronson an der Leadgitarre auftrat. Das nächste Dreierpack präsentiert drei unterschiedliche Musiker, sehr unterschiedliche Musiker und aus unterschiedlichen Zeiten, nämlich den Jahren 2019, den mittleren 50er Jahren und 1973. Die verbindende Eigenschaft dieser Musiker ist die Schwierigkeit, sie angemessen zu kategorisieren, aber hört selbst. Thank you. Multiinstrumentalist Thomas Pradl aus Hessen stammt im Grunde veröffentlichungstechnisch aus der Kassettenszene oder der Tape-Szene. Das war in den 80er und 90er Jahren ein weltweites Ding, aber keine Massenkultur wie zum Beispiel YouTube, Facebook und Co. Eher Untergrund. Und reingequatscht hatte den Musikern auch niemand, wie, wann und weshalb etwas veröffentlicht wird. Die Kompaktkassette hat ja mittlerweile an Bedeutung verloren und Les Dabs à Mode, so nennt sich der Musiker Thomas Pradl, veröffentlicht in digitaler Form. Ein Beispiel dafür war Sumo, das Trio der Lieder startete. Louis Thomas Harden erblindete 1932 durch einen Unfall als 16-Jähriger und spielte ab 1947 seine Musik als Straßenmusiker in New York City in Manhattan. Sein Äußeres erinnerte an die Wikinger und so wurde er wohl von der Mehrzahl der Passanten eher als Spinner, Obdachloser oder Bettler eingestuft, denn als Musiker oder Künstler, aber ab und an hörten dann doch einige Leute zu, unter anderem ein Dirigent der Carnegie Hall, der ihn mit seinen Musikern, aber auch Leonard Bernstein oder Igor Strawinsky bekannt machte. Kaum hatte aber dieser Dirigent den Arbeitsplatz gewechselt, hatte Moondog wieder Hausverbot in der Carnegie Hall. Ja, so ist das, aber zurück auf der Straße traf er dann doch auf offene Ohren, jedenfalls manchmal, zum Beispiel um 1954-55, da traf er Charlie Parker, den Saxophonisten, der sich sehr positiv äußerte. Das zweite Lied, das wir nach Les Dabs à Mode hörten, ist oder war Frogbock und stammte von Moondogs erster LP. Ich komme zum dritten Künstler oder vielmehr sagt zur dritten Band, Other Art Ensemble of Chicago, What to Say. Das war 1973. Diese Band steckte man dann in die Schublade Jazz bzw. Free Jazz, denn irgendwo mussten die Plattenhändler das Vinyl ja unterbringen. John Lee Hooker, den wir jetzt gleich hören werden, den kann man sehr gut einordnen. Tja, das Blues ist ja sehr treffend. Und Cold Chills stammt aus dem Jahr 1951 und insofern ist es etwas ungewöhnlich, weil dort John Lee Hooker mit dem Pianisten Buddy Johnson kombiniert wurde und mal ein Harmonieschema einhalten musste. Ja, das ist der Pianist Buddy Johnson, der mit seiner Schwester Ella Johnson als Sängerin Mitte der 50er Jahre einige Rhythm and Blues und Rock'n'Roll Aufnahmen machte, unter anderem I Only Have Eyes For You, nicht zu verwechseln mit der Ballade der Flamingos. Believe in horses on the range. But when I get you, baby, there's gonna be a drastic change. I'm a wildcat tamer, and I'm gonna try my hand on you. When I get you, baby, gonna see what I can do. Am 24. September 2023 wäre der Sänger und Gitarrist Alan Bunn, besser bekannt als Tile Slim oder auch einer der Leadsänger und Gitarrist von der Gesangsgruppe The Larks, 100 Jahre alt geworden. Allerdings schaffte er gerade mal etwas über die Hälfte. Diese Band The Larks, die in New York City gegründet wurde und ihr Zuhause in North Carolina hatte, ist nicht zu verwechseln mit den Meadowlarks oder einer anderen Gruppe mit gleichen Namen. 1951 hatten The Larks einen Top-5-Hit der Rhythm and Blues-Hitparade, als sie Eyesight to the Blind des Blues Harmonikaspielers und Sängers Sonny Boy Williamson II. Veröffentlichte. 1952 verließ dann Alan Bunn, der noch nicht Tahil Slim hieß, The Larks, und nahm unter anderem mit Sonny Terry und Brownie McGee auf. Danach bildete er ein Duo mit seiner Ehefrau und veröffentlichte unter The Lovers. Ich hatte jetzt aber mal seine Rock'n'Roll, Rockabilly Rhythm and Blues Scheiben, die 1958 in New York City für das Fury-Label aufgenommen wurden und die heute seine bekanntesten sind, ausgesucht, auch wenn sie bei der Veröffentlichung nicht seine kommerziell erfolgreichsten waren. Wildcat Tamer hat als Rückseite Number 9 Train. Beide Titel werden auch heute noch von Rockabilly-Bands gecovert. Und hier hört man nicht nur Tahil Slim an der Gitarre, sondern ebenso Jimmy Spruill, der Gitarrist, der auf der Wilbert Harrison Kansas City Version die Leadgitarre spielte. Als drittes Lied schloss sich dann eine unveröffentlichte Aufnahme aus den 50er Jahren an. Wir hörten den Jimmy McCracklin Gitarristen Lafayette Thomas mit Deep South Guitar Blues. Ich bleibe jetzt in den Jahren 1957 bis 62, als Rhythm and Blues wurde mehr oder minder alles eingestuft, was von afroamerikanischen Musikern veröffentlicht wurde. Im Gegensatz zu John Lee Hooker oder Tahil Slim wurde für die jetzt folgenden Sänger wesentlich mehr Aufwand betrieben, was Studio, Bands und Arrangement angeht. Zuerst Roy Hamilton, einer der vielen Favoriten von Elvis Presley, unter anderem coverte Elvis I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You von ihm. Don't Let Go war 1957 einer von Roy Hamilton zahlreichen Hits, Platz 2 in der Rhythm and Blues Hitparade, Platz 13 in den Top 100 der USA. Roy Hamilton war natürlich Rhythm and Blues, Soul- und Rock'n'Roll-Sänger, aber genauso auch Middle of the Road- bzw. Mainstream-Pop-Sänger. Auf Lenny Welch trifft Letzteres sogar noch mehr zu. Der erste Interpret, der A Taste of Honey 1962 aufgenommen hatte, bediente aber genauso Hörer des gediegenen 60er Jahre Rock'n'Roll und Rhythm and Blues. Ein Beispiel dafür, Boogie Shatcha von 1961. Hear that whistle, it's 10 o'clock. Don't let go. Don't let go. Come on, baby, it's time to rock. Don't let go, don't let go. I'm so happy I got you here. Don't let go, don't let go. Keeps me grinning from ear to ear. Don't let go, don't let go. Ooh, this feeling's killing me. Oh, shucks. Well, I won't stop for a million bucks. I love you so. Just hold me tight and don't let go. Thunder, lightning, wind and rain. Don't let go, don't let go. The fist bumming inside my brain. Don't let go, don't let go. I'm so eager, I'm nearly dying. Don't let go, don't let go. You've been keeping your lip from mine. Don't let go, yeah. Don't let go. Ooh, this feeling's killing me. Well, I will stop for a million bucks. I love you so. Just hold me tight and don't let go. Hound dog barking upside the hill. Don't let go, don't let go. The fist dragging him through the mill. Don't let go, yeah. Don't let go. If it was for having you, don't let go, don't let go. I'd be barking and hollering too. Don't let go, yeah. Don't let go. Feeling's killing me. Oh, shucks. Well, I won't stop for a million bucks. I love you so. Just hold me tight and don't let go. One day, baby, you'll quit me, yeah. Don't let go, don't let go. I'll be crying and soaking wet. Don't let go, yeah. Don't let go. One thing, baby, I'll never stand. Don't let go, don't let go. Your lips kiss some other man. Don't let go, don't let go. Feeling's killing me. Yeah. Oh, shucks. I won't stop for a million bucks. I love you so. Just hold me tight. Don't let go. Just hold me tight. Don't let go. Hold me tight. Don't let go. Mm-hmm. Musikalisch und stilistisch passt die letzte Platte der Sendung hervorragend zu den beiden vorherigen. Jackie Wilson nahm 1962 I Just Can't Help It auf. Viel Spaß damit. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald und alles Gute. Just a hoping and a praying it will always be like this. I can't.